Am 2. Mai gab es eine Veranstaltung für den Unterrichtsbeginn in der Schule für Facharbeiter des Zentralvorstandes des Koreanischen Verbandes für den Schutz der Behinderten in der 6. Periode. Daran beteiligten sich der Vorsitzende des Zentralvorstandes des Verbandes, die Neulinge, Lehrer und Schüler und ihre Eltern. Auf der Veranstaltung wurden Reden gehalten. Anschließend besichtigten die Teilnehmer die Räume für Vorlesung und Praktikum und sahen sich die Sport- und Vergnügungsspiele der Schüler an.